Kapitel 3 – Die Wohnung. Papa macht die Tür auf. Alle laufen in die Wohnung. »Und?« fragt Papa. Die Wohnung ist nicht sehr groß, aber nicht so klein wie die Wohnung in Berlin. Es gibt 2 Zimmer mehr. Boris bekommt ein Zimmer. Es ist klein, aber er hat das Zimmer für sich allein. Auch Koljas Zimmer ist klein. Endlich allein im Zimmer, denkt Kolja, und er ist ein bisschen froh. In Berlin war er mit Boris und Dennis zusammen in einem Zimmer. Alina und Dennis wohnen immer noch zusammen in einem Zimmer, aber es ist ziemlich groß. »Kommt, helft mir mal«, ruft Papa. Das Auto mit allen Sachen ist da. Papa bringt mit Boris und Kolja die großen Sachen in die Wohnung. So viele Möbel, Schränke, Betten, Regale, Tische, Schreibtische, Stühle. Und dann noch die vielen Kartons. Alle helfen und bringen die Sachen in die Zimmer. Das dauert lange, und am Abend sind alle müde. »Ich hoffe, wir sind glücklich hier in Glücksdorf«, sagt Papa. »Gute Nacht.« Kolja kann nicht schlafen. Er hört Musik und dann schreibt er noch eine SMS an seine Freunde Alex und Ilhan. »Habe ein Zimmer für mich allein. Das ist gut. Die Stadt kenne ich noch nicht, aber sie ist klein. Oh mein Gott, warum will Papa hier arbeiten? Warum müssen wir hier wohnen? Und am Montag ist Schule. Ich habe echt keine Lust. Drückt mir die Daumen.«